so zornig, so zornig sein? Warum willst du so zornig, so zornig sein? Warum willst du so zornig, so zornig sein? Warum willst du so zornig sein? Warum willst du so zornig sein? Es schlagen deines Eifers Flammen schon über unserem Haupt, schon über unserem Haupt zusammen. Es schlagen deines Eifers Flammen schon über unserem Haupt zusammen, schon über unserem Haupt zusammen. Ach, stelle doch die Strafen ein, stelle doch die Strafen ein. Ach, stelle doch die Strafen ein, die Strafen, die Strafen. Stelle doch die Strafen ein, stelle doch die Strafen ein. Und trag aus väterlicher Ruhe schwachen Fleisch Geduld. Ach, ach, stelle doch die Strafen ein, die Strafen, die Strafen. Stelle doch die Strafen ein und trag aus väterlicher Huld, aus väterlicher Huld mit unserem schwachen Fleisch Geduld. Und trag aus väterlicher Huld mit unserem schwachen Fleisch Geduld, Geduld, mit unserem schwachen Fleisch Geduld.